In der Sendereihe Gedanken zur Zeit betrachtet Michael Rutschki heute eine gängige Redensart. Alles schon mal dagewesen. Untertitel des Beitrags: Inspektion einer Ausrede. Alles schon mal dagewesen. Wer sagt das? Eine alte Dame zum Beispiel von 80 Jahren. Sie kommentiert damit, was in der Saison gerade als Mode angesagt ist. Also, diese Kleider mit den nach unten verrutschten Taillen, die finde ich einfach grässlich. Entsetzlich unvorteilhaft. Selbst wenn man so schlank ist wie deine Frau. Erinnerst du dich an dieses Foto von mir und Monika, Anfang der 20er Jahre? Wie wir da solche Kleider tragen und aussehen wie die Mülltüten? Die alte Dame amüsiert sich gründlich. Und es verhält sich auch gar nicht wirklich so, dass sie die ewige Wiederkehr in den Modeerscheinungen mit dem Satz »alles schon mal dagewesen« entwerten wollte. In Wahrheit entzückt sie diese Wiederkehr. Nichts Neues, wie es eigentlich etwas Altes sei, entgeht ihr. Es strahlt ein Wärmegefühl aus von diesen nach unten verrutschten Taillen an den Damenkleidern, die in dieser Saison angesagt sind und schon Anfang der 20er Jahre angesagt waren. Es scheint, als wären die beiden Mädchen auf dem Familienfoto von 1924 leibhaftig wiedergekommen, wiewohl Monika seit Jahrzehnten tot und das andere Mädchen diese alte Dame hier ist. Nein, alles schon mal dagewesen, sagt sie gerade nicht. Vielmehr, alles kommt wieder. Nichts ist im Lauf der Zeit verloren gegangen, wie schön. Womit aber klar ist, dass die Formel alles schon mal dagewesen, das, was jetzt gerade da ist, als etwas Wiedergekehrtes nicht preisen, sondern entwerten soll. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Begeistere dich, mahnt die Formel, nicht zu heftig für das Gegenwärtige, das im Licht der Aktualität erstrahlt. Es ist doch bloß der Abklatsch von etwas seit langem Bekannten. Dr. Abel, wie wir einen Oberstudienrat für Deutsch und Geschichte, 44 Jahre alt, nennen wollen, erklärt einer befreundeten Kollegin, wieso er jetzt von der Psychoanalyse zur Bioenergetik übergegangen ist. Frau Dr. Ziegler, wie wir die Kollegin nennen wollen, ihrerseits Oberstudienrätin für Deutsch und Geschichte, kennt Dr. Abel aus Urzeiten, dem Studium, der 68erei, klar, als man sich auch mit Freud und seinen Schülern befasste. Das klingt mir aber sehr nach Wilhelm Reich, sagt Ziegler wieder Abel. Was du da sagst, Energie und ihre Blockierung und wie man sie aufhebt. Ja genau, unterbricht sie Dr. Abel glücklich. Auf Wilhelm Reich berufen sich die Bioenergetiker ja auch, den späten Reich, die Theorie der 40er und 50er Jahre. Es funktioniert. Neulich gab es eine Situation, da fing ich einfach an zu lachen. Ich kam mir vor wie ein Säugling, der auf der Wiese liegt und absolut glücklich ist und frei. Dann kippte das um. Ich habe geweint und dann, wups, war schon wieder das Lachen da. Und die Weinphasen wurden immer seltener und kürzer. Ich habe also erkannt, wie eng diese negativen und positiven Gefühle beisammen liegen, wenn du es fließen lässt, wenn du es zulässt, dass aus Lachen weinen wird und umgekehrt. Frau Dr. Ziegler hasst das, fließen lassen und so. Diese aufgelösten Oberstudienräte, wie sie später zu ihrem Lebensgefährten sagt, die plötzlich die Freuden des Weinkrampfs entdecken. Jetzt sagt sie zu ihrem Kollegen Abel, aber der späte Wilhelm Reich, diese Vorstellung vom gesunden, natürlichen Triebfluss und der kranken, kulturellen Hemmung, das haben wir doch schon damals kritisiert als, nun, wir brauchen hier nicht allzu genau zu werden, wir blenden uns erst wieder ein, als Frau Dr. Ziegler sagt, das ist doch alles schon mal da gewesen. Du warst doch auch mit deinem Leistungskurs in dieser tollen Ausstellung über den Monte Verita, die Sanatoriumsgelände bei Lugano, wo schon Anfang des Jahrhunderts all diese Quacksalbereien ausprobiert worden sind, vom Sonnenbaden ohne Hose bis zur Kleinschreibung und irgendwelchen altchinesischen Massagetechniken. Das ist eben heute massenhaft. Ja genau, unterbricht Dr. Abel die Kollegin glücklich. Die Chinesen haben dieses Konzept schon seit Jahrtausenden. Sie fanden heraus, dass die Energie am Rücken hochfließt und am vorderen Körper wieder hinunter. Wilhelm Reich folgte eben gleichfalls diesem Energiestrom. Aber hier blenden wir uns endgültig aus, um zu verstehen, was da eigentlich gelaufen ist im Hinblick auf unsere Formel, alles schon mal dagewesen. Unverkennbar, dass Dr. Abel seiner Kollegin Ziegler eine Erfahrung von strahlender Evidenz, von strahlender Gegenwärtigkeit hier und jetzt vorzuführen beabsichtigt. Und dass Frau Dr. Ziegler haargenau diese Gegenwärtigkeit, aus der die Erfahrung ihre Überzeugungskraft ziehen soll, bestreitet. Alles schon mal dagewesen. Wovon du glaubst, es sei etwas ganz und gar Neues, daran zeige ich dir, dass es schon da war. Schon Wilhelm Reich hat am Ende seines Lebens auf diese Art körperlicher Erkenntnis gesetzt. Schon auf dem Monte Verita, diesem Sanatoriumsgelände für bürgerliche Aussteiger, hat es solche verzweifelten Quacksalber, wie der späte Reich einer war, gegeben. Frau Dr. Ziegler, so kann man es auch formulieren, sucht, was Dr. Abel als schiere Erkenntnis beeindruckt, als Wissen einzuordnen und damit zu entfärben. Bloß ist Dr. Abel dadurch gar nicht zu beeinflussen. Einerseits ist für ihn die körperliche Wahrheit der Erfahrung, ihr Erkenntnischarakter, ganz unabweisbar. Andererseits kann er Frau Zieglers Rückgang in der Zeit noch fortsetzen. Nicht nur Wilhelm Reich und der Monte Verita, sondern sogar schon die alten Chinesen, die ihrerseits über eine so lange Geschichte verfügen, dass sie als Ewigkeit gelten kann. Es ist die Ewigkeit, was hier und jetzt in Dr. Abels Erfahrung zutage tritt. Die Ewigkeit beglaubigt die strahlende Wahrheit der Gegenwart. Wahrscheinlich wäre Frau Ziegler erfolgreicher, wenn sie ihren Kollegen Abel, diesem aufgelösten Oberstudienrat, mit einer anderen Redensart attackierte, nämlich, das ist doch bloß Mode, diese Leidenschaft für den Körper und ostasiatische Mystik. Vor 20 Jahren war eben Marx, Freud und der Protest gegen den Vietnamkrieg in Mode. Sie ist es, die wiederkehrt, nicht das Ewige, das schon den Chinesen aufging. Freilich hätte Frau Dr. Ziegler damit nicht nur Dr. Abel verletzt, der das nur als allerletztes anerkennen könnte, dass seine allerneueste Leidenschaft für das Ewige eine Modeerscheinung sei. Frau Ziegler hätte auch sich selbst wehgetan, denn sie möchte eigentlich nicht glauben, dass ihre eigene Leidenschaft für Marx und Freud damals bloß Mode war. Es soll doch Wahrheit sein, was sie damals erkannt hat, Wahrheit sein und bleiben. Nein, so kommen wir nicht weiter. Zuflucht suchen in der Heiterkeit der alten Dame, die sich daran erfreut, dass die Modeerscheinungen wiederkehren? Nein, so weit sind wir noch nicht. Alles schon mal dagewesen. Eigentlich ist das ja ein trauriger Satz. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Leider. Wenn Dr. Abel seine Depressionen hat, deretwegen er vor Jahren eine Psychoanalyse begann, dann kommt ihm sein Leben so vor, von einem Wiederholungszwang beherrscht, der jede gegenwärtige Situation als Abklatsch unzähliger voraufgegangener Erscheinen macht. Der Wiederholungszwang kann Züge des Unheimlichen annehmen. So beobachtet Dr. Abel immer wieder, wie er in seinem Kollegium in die Position des Außenseiters hineingerät. Eine Position, die er schon als Kind und Jugendlicher immer wieder einnehmen musste, der Sündenbock, auf den alle straflos einprügeln durften. Der Wiederholungszwang hat eine eigene Ewigkeit. Hier beglaubigt sie aber nicht die strahlende Helle einer gegenwärtigen Erfahrung. Ganz im Gegenteil, die Ewigkeit entwertet die Gegenwart bis zur völligen Unempfindbarkeit. Wenn es doch bloß etwas Neues gäbe. Danach ist Dr. Abel geradezu süchtig. Deshalb hat er die Psychoanalyse aufgegeben und sich den ekstatischen Therapien zugewandt. Keine Frage, dass seine Depression die Ekstase bald entwertet haben, dass er auch sie bald mit der Formel quittieren wird, alles schon mal dagewesen. Gerade die Ekstase verliert ja mit der Wiederholung fortschreitend an Kraft. Fortschreiten, Wiederholung. Bei Philosophen und Kulturhistorikern können Sie nachlesen, meine Damen und Herren, dass dies eigentlich die beiden Formen sind, nach denen der Zeitverlauf selber vorgestellt zu werden pflegt. Unsere beiden Helden machten es zunächst so ausschauen, als vertrete Frau Dr. Ziegler das Fortschreiten, Dr. Abel die Wiederholung. Aber bei näherem Zusehen zeigt sich, dass man das so nicht sagen kann, denn für Frau Ziegler möchten auch nach 20 Jahren die Erkenntnisse der 68er Erkenntnisse bleiben, in wichtigen Hinsichten jedenfalls, wiederholbar in der veränderten Situation. Während Dr. Abel mit seinem jüngsten Eintauchen in das Ewige sich als Neuigkeitsfreak entpuppt. Kurzum, das eine Mal wird die Zeit gedacht und erlebt als Linie, die sich durch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hindurchzieht, jede Zukunft unwiederbringlich in Gegenwart, dann Vergangenheit verwandelnd. Das andere Mal gilt die Zeit als Kreis, weshalb in jeder Gegenwart eine Vergangenheit sich wiederholt und in alle Zukunft wiederholen wird. Deshalb gibt es eigentlich gar keine Zukunft. Es leuchtet ein, was die einschlägigen Forscher sagen, dass nämlich die Vorstellung von der Zeit als Zyklus sich aus der vormodernen Lebensweise bäuerlicher Gesellschaften herleitet. Frühling, Sommer, Herbst und Winter, die Wiederkehr der Jahreszeiten, gibt das augenscheinliche Vorbild für alle anderen Zeitkreise, wenn es nicht schon der Tageslauf mit Morgen, Mittag, Abend und Nacht ist. Die gesellschaftliche Arbeit hält sich an diese Zyklen, muss sich daran halten, weil sie sonst die lebensnotwendigen Erträge nicht zeitigt, was ohne dies oft genug geschieht. Wir sind darauf nicht angewiesen. In der berüchtigten Lebensmittelabteilung des berühmten Westberliner Kaufhauses KDW, ebenso wie in einem Münchner Edelfraßladen, habe ich zur Winterszeit Walderdbeeren angeboten gesehen, was kein dekadenter Auswuchs unserer Lebensweise ist, sondern ihr Prinzip zum Ausdruck bringt. Ihr verdanken wir auch, dass uns schweres Heimweh nach dem vormodernen Landleben ergreifen kann, ein Heimweh, nicht wahr, das bereits der Gedanke an Walderdbeeren stachelt. Eines der größten Sehnsuchtsreservoire der Moderne bildet eben die traditionale Gesellschaft in ihrer Verklärung. Das hat, denke ich, etwas mit dem Tod zu tun. Wir, die wir im Wesentlichen in einer linearen Zeit leben, müssen uns den Tod als deren Abbruch vorstellen. Am Dienstag, den 29. Juli, ist Erika Fritsche gestorben. Punkt. Mehr gibt es nicht. Während die alte Dame von 80, mit der ich angefangen habe, noch an der zyklischen Wiederkehr der Modeerscheinungen entzückt, dass augenscheinlich nichts endgültig verloren geht, dass alles irgendwann zurückkommt, als wäre dieser Zyklus der Zyklus der Jahreszeiten. Bloß folgt in der Weltzeit auf jeden Winter ein Frühling, in der Lebenszeit aber nicht. Den Winter, das Alter, beendet der Tod. Punkt. Mehr gibt es nicht. Kein Wunder also, dass Dr. Abel und seinesgleichen, all diese Oberstudienräte und anders wie akademisch gut ausgebildeten Leute, mit dem Ewigen in seiner altasiatischen Gestalt auch gierig die religiöse Idee von Seelenwanderung und Wiedergeburt ergreifen, eine Idee, gegen die Dr. Abel von seiner philosophischen Ausbildung her eigentlich die schärfsten erkenntniskritischen Bedenken haben müsste. Aber der Wunsch ist eben meist stärker. Dr. Abel wird bald 45 Jahre alt, er hat also mehr als die Hälfte jener Linie, die irgendwann mit dem unausgedehnten Punkt des Todes endet, bereits hinter sich, aber noch keineswegs das Gefühl, dass er davon in annehmbarer Zeit satt wäre. Während die religiöse Idee von Seelenwanderung und Wiedergeburt in der traditionalen Gesellschaft die Individuen, die noch kaum welche sind, darüber trösten und zu einem moralisch einwandfreien Leben anhalten soll, dass sie in ihrem Leben nichts als Schmerz und Mangel erlitten, also beim ersten Mal noch gar nichts von diesem Leben gehabt haben, so denkt die anhaltend aufgeklärte Frau Dr. Ziegler. Währenddessen möchten Dr. Abel und seinesgleichen eine Garantie darauf haben, dass für sie noch eine und noch eine und immer noch eine Portion Walderdbeeren bereitsteht. Klar, auch ich kann sie nicht leiden. Ich halte sie für Feiglinge, die dem Schmerz der Individuation ausweichen. Alles schon mal da gewesen, genau. Clemens Brentano, einer der radikalsten der romantischen Dichter, versammelte sich, als er 39 Jahre alt geworden war, zu Füßen einer stigmatisierten Nonne und zeichnete ihre Visionen auf, die er so lange umarbeitete, bis sie ihm höher schienen als alle Poesie. Der Verzicht auf religiöse Ersatzbefriedigung ist in der modernen Welt der schwerste. Zyklisch kehren die Ostasiatiker wieder und haben als Modekonjunktur, weil wieder einmal eine Generation aus dem Jugendalter heraustritt und in Todesangst hineingerät. Aber Erwachsensein ist in der modernen Welt mit dieser Todesangst verknüpft. Was ansteht, wäre also eher ein Weisheitsprojekt. Mag sein, dass die alte Dame von 80, die sich an der Wiederkehr der verrutschten Taillen an den Kleidern ihrer Jugend so erfreut, als würde es nach dem Winter wieder Frühling, wirklich einen Hinweis darauf gibt, wohin dies Weisheitsprojekt zu steuern hätte. Westdeutscher Rundfunk und Norddeutscher Rundfunk. Gedanken zur Zeit. Diesmal mit einem Beitrag von Michael Rutschki. Redaktion Hanno Reuter.